Kundgabe 761. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.01.1939. Kindliches Vertrauen. Kommet alle zu mir. Werdet wie die Kinder und erwerbt euch dadurch auch das Recht, einem unmündigen Kinde gleich an der Hand geführt zu werden, und euer Weg wird wahrlich der rechte sein. Ein ungekanntes Gefühl des Geborgenseins lässt euch das Leben leichter ertragen. Und so ihr euch vertrauensvoll dem Herrn und Heiland überlasst, wird euch nichts mangeln. Denn liebreich sind seine Worte. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn der Herr selbst euch diese Verheißung gibt, so müsstet ihr im Leid nur des Herrn gedenken. Und er wird es euch tragen helfen, denn seine Kinder verlässt er nicht. Diese Worte beherzigt wohl, denn der Erde schwere Zeit steht euch noch bevor. Und wer dann nicht sich dem göttlichen Heiland vertrauend hingibt, wird unsagbar schwer zu kämpfen haben. Der rechte Trost zu jeder Zeit ist sein Wort, das er in Liebe den Erdenkindern gegeben. Und wer sich an dieses hält, wird wunderbar gestärkt das schwere Leid auf Erden ertragen können. Denn sein Wort ist gleichzeitig Kraft und Stärke dem bangenden Herzen. Und vergesset nicht das Gebet. Bringet dem Vater im Himmel alle eure Sorge und Not dar, auf dass er euch Hilfe sende zur rechten Zeit. Wer immer den Weg zum Vater findet, wird nicht vergeblich anklopfen. Und immer wird seiner Bitte entsprochen werden, so diese in aller Innigkeit zu ihm emporgesendet wird. Und wenn um euch alles wankend werden soll, so stehet fest und haltet euch an das Wort des Herrn, dass er die Seinen schützen wird in allen Gefahren des Leibes und der Seele. Amen.